Mondsteinflug, der Serien- und Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute haben wir wieder das Thema die kleineren Nebenfiguren und da sind wir heute mal zu dritt, nämlich Rusty ist heute mal, hat Schulschließung und ist deswegen da, wenn wir aufnehmen mit Flora. Hallo Flora. Hi. Hallo Rusty. Hi. Und ich bin Weso und wir haben noch vom letzten Mal eine ganze Reihe von Nebenfiguren gehabt und Rusty hat sich jetzt auch noch durch die Sailor V Comics Mangas gelesen und hat auch noch nicht ganz, aber gute Dinge gefunden. Das dauert noch ein bisschen, bis man die durch hat. Ja, und ich habe ein paar Seram-News. Okay, möchtest du anfangen mit einer Nebenfigur? Ja. Ach, ganz kurz wollte ich noch zur aktuellen. Ich weiß ja noch nicht, wann wir die Folge hochladen. Aber ja, es ist Corona-Zeit. Ich habe ja schon gesagt, Rusty ist zu Hause, weil die Schulen geschlossen sind. Und wir werden versuchen, so viel zu editieren und hochzuladen, wie wir können, damit man was zu hören hat. Und es ist erstaunlich anstrengend, hier sozusagen Ferien zu haben. Es ist überhaupt nicht wie Ferien. Ich war nicht wirklich darauf vorbereitet, muss ich sagen. Ja, für mich ist das überhaupt gar nicht Ferien. Ja. Ich sitze hier und ich bin klaustrophobisch. Die meisten Leute, also obwohl es etwas ist, was die meisten kennen als Begriff, ist das ja relativ selten und sehr wenige können sich da hineinversetzen. Aber für mich ist das furchtbar. Ich bin so am Leiden. Ja, ich hab's erst so, wenn zu viele Leute auf mir drauf drücken mit ihrer Aufmerksamkeit oder so. Ich muss ab und zu in Ruhe gelassen werden. Und jetzt sitzen wir eben 24 Stunden zusammen und haben eben nicht die Aktivitäten außer Haus und kommen nach Hause, um uns auszuruhen. Sondern es ist alles hier. Und bei mir steht's, ein bisschen viel. Bei mir steht's Abi bevor auch noch in Wochen. Es kann sein, dass es verschoben wird, wer weiß. Ja. Aber es ist trotzdem nur ein Stressfaktor auch bei mir. Aber eine gruselige Situation und schön, dass wir uns ablenken können. Ja. Ich finde es andererseits aber gut, dass Maßnahmen ergriffen worden sind und dass was gemacht wird. Dass man nicht einfach nur wartet oder dass wirklich versucht wird, dass was dagegen zu halten und die Krankenhäuser eben nicht alle auf einmal zu überfüllen. Und insofern kann ich das total vertreten. Und an sich gut und deswegen Gruß an alle Fans und an unsere Zuhörerschaft und ja, haltet die Ohren steif. Wir versuchen hier ein bisschen Unterhaltung für euch rauszuhauen, weil, falls mein Editor mal die Nase aus seinen Schulsachen nehmen könnte. Ja. Also, ich hätte einen ganz kleinen ersten Nebencharakter. Okay. Ich glaube, wir haben schon mal über sie gesprochen, aber Yumemi Yumeno. Die Zeichnerin, die Malerin. Das ist die Malerin, das ist einer von den sieben Teufeln, wie wir sie in der deutschen Synchro genannt haben, die einen der Regenbogenkristalle hatte. Ja. Und ich fand die zuckersüß. Das war eben, also die Storyline um sie drumherum war, ist, dass sie halt an sich eine relativ erfolgreiche Zeichnerin ist, die aber sich komplett versteckt hinter ihrer Kunst, deren Selbstporträt ein ganz anderes Bild zeigt und die sehr einsam ist. Und die dann gerade eben ihre Inspiration verloren, also hat quasi einen Artblock, ihre Inspiration verloren hat und dann eben Mamoru und Usagi sieht und für sich Model sitzen lässt, deren Monster dann völlig aus sich, also quasi eine gespiegelte, sehr böse, aber auch sehr selbstbewusste Variante von sich selber ist und die dann aber auch so ein bisschen durch Usagi später dann auch lernt, oder sich das zu Herzen nimmt, was du so gesagt, und dann ihr Selbstporträt ersetzt mit dem Bild, was tatsächlich sie zeigt und so ein bisschen aus sich rauskommt. Mhm. Und ich finde die so zuckersüß und das ist so ein schöner Charakter und die wird benutzt in so unfassbar viel Fanfiction und ich benutze sie auch häufiger. Die ist einfach, ich finde schade, dass wir sie nur einmal sehen. Ich finde sowieso schade, dass wir die sieben Teufel nur einmal in ihren einzelnen Rollen sehen. Immer wieder haben, das stimmt. Ja. Gerade weil es ja eben auch alles Menschen sind, die so ein bisschen, sie hat, konnte halt so ein bisschen alle ihre Kunst war so ein bisschen über das Silver Millennium und man hat halt auch definitiv gesehen, dass sie irgendwelche seherischen, zumindest in die Vergangenheit, Fähigkeiten hatte. Das heißt, das sind alles Menschen gewesen, die so ein bisschen übersinnliche Kräfte hatten, durch eben dieses Teufel-Dasein, was sie ja eigentlich irgendwie sind. Ja. Und ich finde das so schade, dass wir das später nicht mehr genutzt haben. Es war natürlich irgendwie klar, weil es natürlich eine Erfindung war vom Anime und irgendwie nicht ins Canon wirklich gehört hatte vom Manga und dass es dann irgendwie verloren gegangen ist. Aber ich finde es sehr schade. Ich hätte die gerne später nochmal. Ich hätte gerne ganz viele Geschichten, wo diese sieben Teufel noch... Ich habe gerade so ein Flash. Rey hat das Problem ja auch mit ihrem Großvater gehabt. Rey hat auch Visionen. Und Rey würde wahrscheinlich auch denken, wie, sie malt Usagi und mich malt sie nicht. Ja. Also die Anime-Rey zumindest würde sich auch gerne malen lassen. Ja. Und das könnte funktionieren. Oh ja. Oh, da habe ich eine wunderschöne Überleitung. Ja? Wenn ich direkt noch einen hinterher schmeißen darf. Nämlich Rey, die sich unbedingt malen lassen möchte. Einer auf meiner Liste ist auch Kamoi, der Straßenkünstler. Den haben wir in Super S. Ich weiß, diese Staffel, oh Gott, ja. Ich weiß. Da geht unser Mitgefühl nochmal raus an den Schwester-Podcast, den Matt und Catcast, die sind gerade mit der vierten Staffel. Matt und Catcast. Ja, sie benennen sich immer um. Ich bin nicht ganz immer auf dem Laufenden, wie sie aktuell heißen. Aktuell ist es der Crisis Moon Podcast. Ja, gut. Jedenfalls, ja, die sind in der Crisis-Welt. Man hat ihnen wirklich zuschauen können, wie ihre Gehirnzellen absterben, während sie die vierte Staffel gemacht haben. Jetzt haben sie es abgeschlossen und sind, glaube ich, sehr viel glücklicher. Auf jeden Fall ist es eine super S-Folge und ja, ich habe sehr, sehr, wir haben so unfassbar oft darüber gesprochen. Ich habe unfassbar viel an Super S auszusetzen, aber die haben schon auch ein paar, also gerade Gastcharaktere und gerade so Interaktionen untereinander, die ich einfach Zucker finde. Da waren so ein paar kleine Juwelen drin und Kamoi für mich ist einer von denen. Das ist im Endeffekt ein Straßenkünstler, der Leute zeichnet so, wie sie sind und Leute finden sich aber immer so, wie sie sind, nicht schön genug und bezahlen ihn dann nicht und er ist dann völlig ausgehungert, weil er von den Leuten kein Geld nimmt, wenn sie das Bild nicht unfassbar toll findet und Usagi und Chibusa helfen ihm, nehmen ihn Schutz und daraufhin malt er sie für umsonst und dann kollabiert er vor ihnen total hungrig und Usagi nimmt ihn mit, Usagi und Chibusa nehmen ihn mit nach Hause und kochen für ihn. Ja. Ganz chaotisch, ganz zuckerniedlich und, und schieben ihm so ein ganz verbranntes Curry vor die Nase, dass er isst, als wäre das die beste Mahlzeit, die er je gegessen hat, war es auch für ihn irgendwie. Und im Endeffekt, ja, er wird dann attackiert und dann gibt es eben diese Szene, wo die Mädels auch unbedingt von ihm gemalt werden möchten, vor allen Dingen, allen voran Rey. Er dann natürlich nicht da ist und am Ende ist es halt, bekommt aber, ist auf der Rückseite des Bild, was Kamoi von Usagi gemalt hat, eben eine Nachricht, wie unfassbar schön er das fand, dass es eben so Leute gibt wie sie, die jemandem helfen würden wie ihn und dass er das mitnimmt und dass er zu sich stehen möchte und etc. Und es war einfach total niedlich, das war ganz klein, das war halt für mich so ein bisschen Nächstenliebe. Obwohl das natürlich nichts ist, was, ne, man ist, es sollten keine Teenager-Mädchen, eben, sollten erwachsene Männer mit nach Hause nehmen. Gefühle. Und vor allem macht das keinen Sinn. Wir haben eine Folge, in der Usagi relativ gut schmeckendes Curry gekocht hat und die war früher. Das Curry hat lecker geschmeckt, es sieht nur scheiße aus. Also das war komplett das total konsistent. Das ist immer Usagis Spezialität, diese leckeren, aber nicht wirklich gut aussehenden Dinge zu machen, Genau. Genau, es hat trotzdem geschmeckt. So, also, ne, wie gesagt, davon abgesehen, dass man, ich meine, es wird nicht gesagt, wie, er hat eine relativ junge Stimme. Ja. Tatsächlich ist es die Synchronstimme sowohl von Ale als auch von Helios, die Kamoi da hat. Ja. Das heißt, ja, er hat eine jüngere Jungenstimme, würde ich sagen so. Okay. Das hat so ein bisschen abgebremst. Das erklärt auch, wie unreif alle sich eigentlich verhalten, eher inklusive ein bisschen. Genau. Also einen malenden Teenager aufzulesen, finde ich auch schöner, als jetzt hier einen Erwachsenen oder einen sehr jungen Menschen aufzulesen. Aber ich verstehe immer den zentralen Konflikt nicht, weil bei einem Straßenkünstler siehst du ja, was er malt. Du weißt seinen Stil, du weißt, was du kriegst. Ja. Und dann sich hinterher beschweren, dass man genau das gekriegt hat, was man bei ihm vorher schon gesehen hat auf seinen anderen Bildern. Das fand ich immer von seinen Kundinnen immer so nicht nachvollziehbar. Total. Und dieses, ich bin nicht schön genug, mach mich schöner. Das nervt mich sowieso, aber Darüber können wir nicht sprechen. Was ich aber schön finde an der Folge, weiter Entschuldigung, Rusty, aber ich finde schön, dass du in dieser Folge wirklich das Positive rausziehen kannst. Genau. Rusty, was? Ja, also darüber können wir eine ganze andere Folge aufnehmen. Über Ja, haben wir das nicht eigentlich schon? Ja, über das Körperbild in Sailor Moon. Ja, stimmt. Eine komplette, mindestens einstündige Folge. Ja. Zumindest in der Folge wird Usagi nicht dargestellt, als stünde sie da total drüber. Sie ist auch so, ist nicht meine Nase viel schöner? Und sie macht den Scheiß selber. Sie ist nur nicht gemein. Okay, ja. Immer, an der Folge gibt es noch das süße Ende, dass ja Chibiusa zum Schluss ein Bild von Usagi malt. Das ist genau, und das Bild heißt der Mensch, den ich am meisten liebe. Und das finde ich jetzt wirklich niedlich, ja. Das ist so niedlich, ja. Aber und Kamui freut sich auch total. Er kriegt das Bild ja geschenkt und er freut sich total. Also das ist eine ganz, ganz süße Liebe-Geschichte. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, ey, in der gesamten Serie, 200 Folgen, werden so viele liebe Menschen angefreundet. Warum sehen wir sie immer nur einmal pro Folge? Ja. Eben, man könnte viel mehr Kontinuität haben. Das wäre doch viel schöner. Ja. So, einer von euch. Dann nehme ich, wir haben so viele Sailor, wie die würde ich gern als letztes machen. Ich habe drei Figuren aus Seramu und das sind zum einen Ruth Merrow aus Starlight Ryusei Densetsu. Nein, aus Kaguya Shima Densetsu. Genau. Und das ist eine Piratin. Gespielt von Hikari Ono. Das ist eben, Hikari Ono ist so super in allem. Es gibt ein paar diese ganz prägenden Figuren aus den frühen Seramios, zum Beispiel den Prinz Diamond. Und das ist auch Hikari Ono. Das ist einfach so gut. Und das ist auch, wenn ihr die Videos von Sailor Cat schaut auf YouTube, da gibt es ein Video über die Schurken-Songs. Und sie hat einfach einen richtig guten Song. Das ist, die Geschichte an sich ist auch, es ist sinnvoll erzählt, weil es ist eine Nachfahrin von dieser Inselbevölkerung, die von einer großen Flut eines Tages wurde diese Kultur zerstört und sie ist eine Nachfahrin und fährt über die Meere und versucht da noch irgendwie zu retten, was zu retten ist und zu verhindern, dass das alles nochmal passiert und ist dann hin und her gerissen zwischen allen möglichen Dingen, verguckt sich noch für 5 Minuten in Tuxedo Mask, glaube ich, oder in ein Gegenstück von ihm, oder jedenfalls, sie hat eine Menge zu tun. Es ist alles sehr sinnvoll in der Story, es sind super Songs. Deswegen ist Ruth Merrow einfach klasse, es macht Spaß, das zu schauen, man hat sehr viel Mitgefühl, weil sie ist einfach eine coole Chefin für ihre Crew. Sie hat ihre eigenen Probleme und hat eine sehr tragische Backstory. Was ist ihre Backstory? Dass sie die Nachfahrin ist von dieser untergegangenen Kultur und sich noch so ein bisschen dran festhält an dieser Insel. Und der alte Feind von damals taucht wieder auf, der die Kultur zerstört hat. Und das ist alles... ich weiß nicht mehr genau, hat sie die Senshi auf die Insel gelockt oder nicht. Aber sie ist zumindest ständig da. Sie hat eine relativ schwache Position für das, was sie erreichen will, aber man hat sehr viel mitgefühlt. Mit dieser ganzen Insel eben und mit den Leuten, die übrig geblieben sind von damals und die es heute noch gibt und die einfach mal wieder ein bisschen Boden unter die Füße kriegen wollen und da ist die eine davon. Sehr schön. Machen wir die Sailor wie zum Schluss kompakt, weil ich glaube, die gehen sehr ineinander über. Vor allem das Problem ist, einige von den Charakteren sind nicht wirklich Nebencharaktere. Die kommen jedes Mal vor. Naja, ich meine, wir haben ja auch... Umfang. Finde ich, kann man trotzdem auch mit reinbringen. Ich finde, wir können auch mischen. Und das... Das Kriterium ist eben, würden wir eine eigene Folge machen über zum Beispiel die Oberkommissarin in Sailor wie und das würden wir nicht. Stimmt, deswegen schieben wir sie in so eine Sammelepisode wie jetzt. Auch wenn sie schon sehr, sehr, sehr bedeutende Figur eigentlich ist. Und auch, ja. Dann würde ich die Sailor wie zum Schluss machen. Oder wenn wir hier viel über die anderen quatschen, eine eigene Folge draus machen. Ja. Weil Rusty ist noch eine Weile zu Hause. Wir können sehr gerne nochmal eine eigene Folge drüber. Dann kann ich die auch nochmal lesen. Ich habe die jetzt nicht gerade gelesen. Also, ich habe sie jetzt zwar nicht gelesen, aber. ich bin alle 2 Minuten informiert worden, was jetzt wieder extrem Witziges passiert. Und Sailor V ist wirklich extrem witzig. Der Humor ist super. Ja. Dann geben wir denen doch eine eigene Folge und ich lese die bis zum nächsten Mal auch. Ja, es ist eine große Empfehlung. Dann habe ich sie auch durch. Ja. Es ist alles nicht so, dass ich heute gestern eigentlich ewig wach geblieben bin, um die Dinger zu lesen, aber okay. Ah, es hat war nicht gelohnt. Schlimm. Ja. Es war sehr unterhaltsam. Ja. Ich habe gut gelacht. Und da gibt es so viele Dinge in Band 2. Ich weiß, ich habe alles gelesen und ich erinnere mich null daran. Okay, wir müssen wieder zurück zur Folge. Das müssen wir separat machen. Okay, dann mach du wieder einen, Flor. Gut, eine, die ich hatte, über die haben wir schon geredet, als wir über Motoki in der Folge geredet haben. Aber Onatsuki. Onatsuki ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere und tatsächlich auch mal einer, den wir natürlich häufiger sehen. Ja. Aber ich finde die zuckersüß. Ich meine, sie ist natürlich sehr inkonsistent charakterisiert. Es gibt so ein paar Infos, die kriegen wir mehr im Manga und manche kriegen wir mehr im Anime. Aber ne, die Tatsache, dass sie zum Beispiel in dieselbe Schule geht wie Rei, da haben wir auch schon drüber gesprochen, das sehen wir im Manga ganz explizit, das sehen wir aber im Anime nur dadurch, dass es eine Folge gibt, wo sie die Schuluniform trägt. Mhm. Aber ja, es ist einfach so dieses, sie wird ja trotzdem charakterisiert als älter, sie ist glaube ich so ein Jahr oder so älter als Usagi und wir treffen sie halt immer im Crown Parlor, wo sie dann eben ihren Kellnerjob hat. Eigentlich müsste sie 2 Jahre älter sein, da sie ja... Sonst dürfte sie nicht jobben, oder? Sonst wie ist das im Familienbetrieb? Na, ich weiß genau. Nicht. Genau, das heißt eigentlich, es ist ein Familienbetrieb, aber trotzdem dürfte sie erst ab Highschool jobben. Das heißt... Ja, 1 oder 2 Jahre älter. Aber ja, wir sehen sie immer als quasi das erfahrenere Mädchen. So, ne, also die Senpai-Figur, die aber gar nicht erfahrener ist. Nee, nicht wirklich. Und die ganz zuckersüß von ihrem ersten Kuss träumt. Was, ne? Über die Folge haben wir auch schon mal geredet. Kann man auch diskutieren drüber, wie man das findet oder nicht. Aber ja, so sie als Charakter ist einfach niedlich. Die ist einfach lieb. Und wir sehen sie häufiger und sie ist immer so die Gossip-Queen, die aber trotzdem irgendwie total unschuldig ist. Und dieses Zusammenwirken zwischen, eigentlich ist sie ja, macht sie all die Sachen, die man in so einem klassischen Trope eher als das Mean Girl bezeichnen würde, ist dann aber das unschuldigste aller Mädchen, die man sich vorstellen kann. Ja, das ist, ich mag auch die beiden als Familienpackung so, diese Furuhata Doppel, weil beide sind eben sehr nett. Genau. Und das ist auch, ich glaube, in der Sonnenfinsternis gehen sie alle zusammen raus und schauen sich das an. Man kann sich vorstellen, die freunden sich einfach alle miteinander an. Ja. Und das finde ich... Ich finde es tatsächlich schade, wie gut gemacht. Selten. Ja. Das ist in Super S und in Stars sehen wir sie mal zusammen als Geschwister. Aber wie selten wir sie zusammen sehen, finde ich doch auch... Naja, wenn sie noch zur Schule geht und er nicht mehr, das ist schon dann... Ja, klar, dass sie. Naja, sie arbeiten im selben Familienbetrieb. Okay, ja, da könnte man sie schon zusammen zeigen. Das wäre süß, wenn die mehr Interaktionen hätten, aber dass beide in denselben Freundeskreis gezogen sind, das finde ich schön. Weil dann ist auch klar, woher kenne ich die? Ja, wir sind ja schon mit ihrem Bruder befreundet. Oder umgekehrt, wir sind ja schon mit seiner Schwester befreundet. Und dann kann man beide sehr unkompliziert einklinken in diesen. Und dass sie einen Freundeskreis haben außerhalb ihrem Senshi-Zeug, das ist eben auch schön. Und für mit, ja. Das finde ich auch, muss ich sagen, das haben sie das erste Mal in Super S gemacht. Aber vorher haben wir das ja immer, dass Onatsuki eher mit den Mädels redet und Motoki eher mit Mamoru. Es gibt auch die Interaktion zwischen Motoki und Usagi. Ja. Aber man sieht sehr, sehr selten. Ja, und natürlich gibt es auch die Verbindung Onatsuki und Mamoru, die gibt es auch. Die Verbindungen bestehen total, aber trotzdem meistens, wenn wir Onatsuki sehen, spricht sie mit den Mädels. Ja. Und das ist eben, wird in Super S aufgebrochen, wo sie dann eben zum Beispiel, wo Mamoru, Onatsuki und Motoki auf die Mädels treffen, auf diesem Schulball seiner alten Schule, ihrer alten Schule. Ja. Und das finde ich schön, dass das dann eben auch auseinanderbricht und dass einfach alle gemeinsam so ein bisschen, wie du sagst, eben auch mal, ne, wir sind ja schon mit dem Bruder befreundet. Ja. Finde ich schön. Gefällt mir. Ja, und für Mamoru bedeutet das, wenn er sich mit Motoki angefreundet hat, dann, und er nimmt dann auch mal seine Schwester auf dem Motorrad mit, das erweitert auch seinen Kreis von, ich sozialen sag mal, bekannten Horizont, Kreis. Ja, total. Seinen sozialen Horizont, genau so. Das war das Wort. Was? Doch, das ist schön. Ich muss sagen, ich hatte sie nicht sonderlich auf dem Schirm. weil ich diese eine Episode, in der sie von dem ersten Kuss so viel rumeiert, wo man auch den Eindruck hat, okay, sie redet vom ersten Sex. Tut sie, ja, das ist eine totale Analogie. Ich fand es ein bisschen mühsam, da irgendwelchen Teenagern beim... bei diesem Thema. Ja, aber stell dir vor, du warst selber der Teenager. Es ist natürlich realistisch. Der selber vom ersten Kuss geträumt hat. Der irgendwie, ne? 10 Jahre alt ist, total da rein. Ich meine, ja. Ich bin aus dem Alter raus. Ja. Ich meine, ich habe die Folge das erste Mal gesehen, da war ich 10. Okay. 9 oder 10. Ja. Das heißt, das war total, ne? Das war super süß. Ja. Aber dass sie tatsächlich immer im Crown rumrennt, das finde ich auch schön, weil ich mag einfach das Crown. Ja. Vor allem auch, dass man dort, dass es den Kaffee bekommt. Okay, Frage. Und alles, ja. Fruit Parlor und das ist etwas, was ich jedes Mal quasi pro Fanfiction, die ich schreibe, anders mache, weil es nie genauer gezeigt wird, wie oder was. In Crystal wird es ein bisschen genauer gezeigt. Crown Arcade und Crown Fruit Parlor. Ja. Gehören die zusammen? Ist das ein Gebäude? Sind das zwei verschiedene Sachen? Also ich denke, es muss eine räumliche Trennung geben, weil ja die Arcades laut sind. Ja. Und du willst in Ruhe deinen Kaffee trinken oder du möchtest einen Kaffee, wo es gemütlicher ist als diesen Höllenlärm aus der Arcade. Ja, deswegen, aber Crown Food Parlor sehen wir immer, das ist eine Treppe hoch. Das ist in einem zweiten Stock. Also ich bin auch immer davon ausgegangen, dass dasselbe Gebäude, nur eben entweder nebeneinander, also oder von mir aus auch gerne übereinander. Ja. Aber ich bin davon ausgegangen, dass das so ein Schiff, zwei... Abteilungen, oder ich weiß nicht. Also genau, weil der Motoki ja auch immer ist. Im selben Gebäude ist das, davon bin ich schon ausgegangen. Es heißt beides Crown. Ja. Also tatsächlich, in Crystal wird ganz klar gezeigt, dass da zwei verschiedene Gebäude sein müssten, weil sie beide haben, also Crown Fruit Parlor hat nämlich einen Außenbereich mit Stühlen, wo die draußen sitzen. Das ist die Folge mit Asanuma, wo Asanuma und Makoto dann sich da draußen treffen. Okay. Im Anime ist Crown Fruit Parlor ganz klar in einem zweiten Stock in irgendeines Gebäudes. Ja, eben. Das definitiv Crown Arcade sein kann. Aber die Fronten vom Crown Fruit Parlor und von der Crown Arcade sehen anders aus. Sehen aber aus, als wären sie auf derselben Straße. Haben denselben Schriftzug, oder? Haben denselben Schriftzug. Beides wäre vorstellbar. Dann wäre auch erklärbar, warum wir die beiden Geschwister nicht oft zusammen sehen, wenn diese wenn es zwei Trennung verschiedene Lokalitäten sind, ja. Aber ja, ich meine, ich mache immer noch Mix und Matching. Manchmal ist es quasi nebeneinander, manchmal ist es übereinander, manchmal sind es verschiedene Gebäude. Ja. Wenn ich schreibe. Okay. Gut, ein Charakter von euch. Also ich habe... Oh, können wir wieder Chaos machen? Können wir. Also ich habe sehr viel zu Death Lamia geschrieben, die kommt auch noch, aber es ist so, ich wollte gerne einen Charakter, der von Ryuji Kasahara gespielt wird, machen. Weil das ist dieser extrem viel beschäftigte Darsteller, der in sehr, sehr vielen Seramus auftritt und das ist so ein Bewegungsgenie. Er kann alles, er kann Artistik, er kann Slapstick, er kann tanzen, er kann singen. Und er ist charismatisch. Und ich habe das nicht verstanden, wenn die Leute auf ihn so gecrushed sind. Auf den Bildern kommt das nicht rüber, aber sobald man ihn in Bewegung sieht, versteht man es. Und er ist witzig. Er hat schon, ja, er kriegt oft sehr etwas angestrengte so Slapsticks-Strecken. Da bin ich nicht immer der größte Fan, aber ich mag eine Rolle von dir, deswegen die Figur, nicht nur der Schauspieler, sondern die Figur ist das. Ich nenne ihn immer den Sportlehrer, weil es ist tatsächlich ein Twist. Er ist eigentlich eine menschliche Form von Chaos. Das Chaos, das eigentlich von Sailor Galaxia bekämpft wird. Und sie hat es geschafft, ihn so weit klein zu kriegen, dass er hier als Mensch durch die Gegend läuft und alle möglichen Aufträge für sie ausführt. Das ist spannend. Also er fädelt diese Intrige ein. Trotzdem ist Chaos aber zum Teil auch noch in Galaxia vorhanden. Also das macht nicht so ganz Sinn. Jedenfalls. Das Bewusstsein von Chaos ist, glaube ich, nur in diesem Sportlehrer drin, würde ich eher jetzt denken. Aber wie random, dass es einfach dieser komische Sportlehrer ist. Ja, und der versucht, die Senshi anzugreifen, der Rei einen Mord anhängen will, in dessen Sporthalle man versucht, Ami abzugreifen. Und das ist alles so... Und zum Schluss kriegt er die Oberhand. Das ist der Twist, wenn man denkt, naja, das ist so ein Hampel, weil wir haben ja immer diese Helfershelfer und diese Helferlein, die eben immer so um die Big Bosse rumtanzen. Das ist eben die Mini-Bosse und man denkt, okay, ich hätte ihn nicht mal als Mini-Boss auf dem Schirm gehabt. Ich dachte wirklich, er ist nur Comic Relief und hinterher ist er der Endgegner. Ja. Und das war ein interessanter Reveal, dass also Galaxia diejenige war, die ihn eigentlich versucht hat zu besiegen, er die Oberhand gewinnt und zum Schluss eben die große letzte Schlacht geht gegen Chaos. Ja. Und das hat mich immer in den Sätzen flasht mich generell mit sehr vielen Dingen, aber das fand ich, weil wir so viele unterschiedliche Erzählungen für Galaxia haben. Ja. Und ihre Auseinandersetzung und ihren Kampf gegen das Chaos und wie sie, ich denke, sie unterliegt ja schon früher, weil sie eben böse, ihre guten Seiten unterdrückt und ja. Mehr oder weniger die Mittel, die sie anwendet, sind zu heftig. Und das, denke ich, ist schon ein Sieg für das Böse oder für das Chaos, ja. Weil sie so viel Chaos verbreitet und so viel Schaden anrichtet. Aber, dass es eben personifiziert ist und so, das war schon sehr cool. Und die verschiedenen Galaxia-Versionen finde ich immer sehr spannend, weil ich diesen letzten Manga-Band nicht gekriegt habe damals, als ich die Mangas gekauft habe. Ach, über Galaxia, lass uns mal bitte auch eine Folge über Galaxia gerne, machen. Gerne. Ja. Wir haben das auch schon bei den Fantheorien ein bisschen angesprochen, aber ich würde gerne zu allen diesen Endgegnern sowieso. Da gibt's einfach. Oh. Da gibt's einfach viel. Haben wir schon eine Folge über Beryl? Wir brauchen eine Folge über Beryl. Wir haben mit Matt, ein Dark Kingdom Doppelfolge gemacht. Aber ja, aber nicht. Wir haben nicht über Beryl. Ja. Weil Beryl kommt ja mehrfach vor. Vor allem in Seramus. Also. Die Seramu Dark Kingdom, da würde ich eher eine dritte Dark Kingdom Folge für die Seramu machen, weil da haben wir auch, weil sie so oft wiederkommen in so vielen Formen und weil sich eben Galaxia und Beryl verbünden. Wir schweifen gerade ab, wir müssen weiter. Ist es sehr, sehr cool. Wir müssen gerade echt weitermachen. Ja, und weil Beryl eben wirklich nicht gegen das Chaos und die Dunkelheit kämpft, sondern dafür. So, aber wir müssen jetzt weiter. Ja, aber gut. Und das ist auch ein super Charakter aus der Ramio. Also Chaos mit Chaos würde ich keine Folge füllen, aber mit Galaxia würde ich eine Folge füllen. Ja. Okay, du darfst wieder. Rusty. Ja, lass doch mal Rusty. Na, Rusty hat noch Sailor V Figuren. Gut. Na, dann machen wir da die eigene Folge. Okay, ja. Ich habe noch einen kleinen habe ich noch. Und das ist Edward. Mhm. Edward, an dem manche, die können jetzt, der ist sogar, der kommt nicht mal wirklich vor so richtig in der Folge, außer das ist eben dieser, den mag ich deswegen, weil er verhunzt wird für alle möglichen Fanfiction. Edward ist dieser komische Typ, der seine Villa irgendwo hat und der dann Partys für Alumni und Studenten und ist dieser Schnauzbart englische Herr, der diese eigene Villa da irgendwo hat in der Nähe und der dann bei Mamoru aufkreuzt, um ihn ganz persönlich einzuladen für die Party und dann diese ganzen Mädels, die eben gerade zufällig bei ihm rumsitzen, mit einlädt. Das ist ein alter Kauz, dessen Hobby es ist, sich junge Leute in seine Villa einzuladen. Mhm. Also, ne, total schräg, total komisch. Und so, ne, die Art Charakter, die man, wo man, wenn man das dann später als Erwachsene sieht, wieder sagt, Aber als ich klein war, fand ich das total cool. Eine Villa mit für Bälle, die random einfach geschmissen werden für junge Leute, fand ich natürlich als Kind großartig. Ja. Aber ja, das heißt, das, was ich an Edward mag, ist definitiv nicht der Typ selber, sondern die Tatsache, wie diese Bälle in Fanfiction immer und immer wieder benutzt werden. Okay. Und der einfach diese kleine Legende wurde, also jeder, gerade im Osamamo-Fandom, glaube ich, für jeder weiß, wer Edward ist. Und deswegen mag ich es drumherum. Und das habe ich aber auch häufiger. Das habe ich ja eben auch, da haben wir ja auch das letzte Mal drüber gesprochen mit Saori und Kobayashi, dass es nicht unbedingt die Figur selber ist, sondern was das Fandom danach mit dieser Figur macht. Okay, ja. Und dass es halt so ein paar Charaktere gibt, die halt nur einmal vorkommen und die einfach überproportional in Fanfiction vorkommen. Und Edward ist einer davon. Das liebe ich auch, wenn Fandom hier so. In so eine Lücke den Charakter nimmt, adoptiert und für was anderes. Aber ich finde ihn eigentlich gar nicht so wenig nachvollziehbar, weil er will ja Kontakte knüpfen in diesem Land, wo er Dinge erreichen will. Das stimmt. Das stimmt. Und er macht es ja auch direkt gerade immer zwischen, also ja, vor allen Dingen eben, wie gesagt, er ist der Engländer in Japan. Ja. Gerade seine Kontakte, die er, also die Partys, die er macht, sind ja auch immer mit Austauschstudenten. Deswegen, da wird ja auch viel Englisch gesprochen und quasi dieses jungen Leuten ermöglichen, was er irgendwie nicht immer ganz schafft, diesen Anschluss. Ja, und dass er für die jungen Leute, wo er vielleicht ein Mentor ist, oder dass er für die Kontakte anbahnt mit vielversprechenden japanischen Gleichaltrigen, das finde ich total. Finde ich überhaupt nicht merkwürdig, das finde ich. Ja. Ich weiß nicht, ob das in der Realität so gehandhabt wird, aber wenn mir jemand sagt, okay, der macht hier für die Austauschstudenten ein Fest mit gleichaltrigen Japanischen, das würde ich ihm sofort abkaufen. Also da finde ich überhaupt nichts merkwürdig dran, sondern das finde ich nachvollziehbar. Sehr gut. So macht man das, oder? Also, ja. Ich weiß es nicht, ob man das so macht, da er es ja, wie gesagt, privat macht und nicht durch irgendeine Organisation oder so. Finde ich okay. Und wie gesagt, man hat auch gleich das Bild vor Augen. Er ist nett. Ich finde ihn auch super. Also, habt ihr nicht die schlechte Erinnerung, auch wenn ich nicht alle Details jetzt habe. Okay, ich habe noch eine zum Schluss. Ja. Das ist dann wirklich Death Lamia. Wir haben eine Episode gemacht, nein, wir haben eine Doppelfolge gemacht für Last Dracul. Und ich hätte auch beinahe den Vampir selber noch mit reingenommen. Den Last Dracul. Aber da ist super. Aber ich habe mich für Death Lamia entschieden, weil sie ist auch super. Und über den Darsteller und alle seine Rollen in Seramiu könnte man auch, weil der ist der vielbeschäftigste Darsteller, der eben die Hauptfigur, jetzt habe ich sogar den Namen von dem Hauptfigur-Vampir nicht mehr auf dem Schirm, ja, weil wir so viel drüber gemacht haben, aber er ist super. Er ist eben dieser Dracula und Death Lamia ist eine Vampir und ein Vampir-Miniboss von ihm. Und sie und ihr Chef haben sehr verschiedene Ziele. Und sie ist einfach, jede Szene, wo sie drin ist, ist automatisch super. Und sie haben gleich von Anfang an, hat sie eben mit Dracula so einen Streit, wo sie sagt, wir müssen unabhängig werden von den Menschen, wir brauchen jetzt diese, was Tomoe erzeugt, diese künstlich erzeugten Homunkuli, damit wir nicht immer nur Menschen brauchen. Und ihr Chef sagt eben, nein, wir brauchen die Menschen und wir müssen da ein bisschen eine Art Bescheidenheit zeigen, ein Stück weit. Wir brauchen sie mehr, als die uns brauchen, und das ist eben unsere Art, und er steht dazu. Also er hat er ist eben menschenfreundlich und sie ist es nicht. Sie ist super, sie wird gespielt von Kazuko Ono, die nur diese eine Rolle hat. Und sie verbündet sich mit Tomoe und streitet mit ihrem Chef rum. Ja, ne, er heißt tatsächlich Graf Dracul. Hier steht's. Und sie hat noch so ein paar Unterhampel und sie kann einfach so charismatisch singen und tanzen. Sie ist sehr sexy, sie ist nicht böse in dem Sinn. Man versteht ihre Ziele eben schon. Klar, sie ist nicht gerade eine menschenfreundliche Figur. Sie ist eindeutig das, was man an den Vampiren nicht mag. Aber sie ist nicht in dem Sinn, ich muss jetzt irgendwelchen Menschen Schaden zufügen. Nein, sie will einfach, ihr eigenes Ding haben, weg von den Menschen, hin zu den Untoten, dass man dafür ein paar Menschen vorher umbringen muss, um diese Homunkuli zu haben. Das ist dann halt leider so, aber sie ist ein bisschen der Ersatz für Kaori Knight. Sehr und gut. Sie ist auch sehr ähnlich, weil sie so sexy ist und Kaori ein bisschen, Knight. Ja, beides gibt's. Weil sie mit Tomoe verbündet ist. Aber sie ist eben nicht Tomoes Gehilfin, sondern sie hat ein Ziel, das mit allen anderen in dem Musical eigentlich ein bisschen zuwiderläuft, und sie ist sehr zielstrebig damit. Und sie ist einfach so klasse anzuschauen. Jede Szene mit ihr ist eine gute Szene. Es gibt keine Szene mit ihr, die schlecht wäre. Sie ist immer super. Sie hat tolle Musik. Sie hat tolle Choreo. Sie spielt es fantastisch. Und sie muss auch nicht sterben, sondern zum Schluss, als die Sache brenzlig wird, verschwindet sie einfach. Und deswegen habe ich gehofft, sie kommt wieder. Aber sie haben sie nicht wiedergebracht in den anderen Dracul. Es gibt wohl eine mythologische Lamia, nach der sie benannt ist, aber sie weiß nicht, ich weiß nicht, was das für eine Lamia, diese mythologische Lamia ist, aber das Lamia ist schon mal. Lamia sie ist tun in dem Musical oder werden so, aber die mythologischen Anspielungen in dem Musical sind immer ja, sehr Lamia ist ein Ungeheuer, aber mehr weiß ich auch nicht. Ja. Also das ist ein Nebencharakter, der den habe ich sehr, sehr genossen in dem Musical. Ich habe das Musical ja geschaut in kleineren Abschnitten und sehr unterhaltsam. Ja, das wäre meine letzte Ceramio-Figur. Und dann, da haben wir eine halbe Stunde, wir wollten ja eine kurze Folge machen. Wir haben es tatsächlich mal geschafft, unter einer Stunde zu beenden. Hurra! Ja, und dann würde ich gerne nächstes Mal Sailor V, Sailor V. Nebencharaktere. Charaktere, die keine eigene volle Folge füllen würden. Ja. Ohne dass wir deswegen einen kompletten Sailor V Sonderfolge machen, was ja auch möglich wäre. Das können wir uns offen halten, aber es gibt so viel wirklich. Ich mag den Saito aus Sailor V. Wir mögen die beide, die Kommissarin und ihren Unter. Ja, den mag ich auch sehr gerne. Und es gibt wohl auch eine Manga-Zeichnerin, wo Rusty sagt, das ist definitiv. Nein, nicht unbedingt, nicht, ich bin oder? Mir nicht sicher. Doch, oder? Also sind sie schon ein bisschen selber aufs Korn, ein bisschen. So denken, wie alle Manga-Autoren sind Schwindler oder sowas in der Richtung. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie sich wirklich selber reingezeichnet hat oder was anderes. Ja, wobei sie eben auch Sailor Moon-Figuren ähnliche Szenen zeichnet. Und viele die Anspielung ist gut, aber die ist drinne. Die Sailor Moon-Anspielung. Und die Zeichnerin können wir ja nächstes Mal auf jeden Fall besprechen. Das hatte ich null auf dem Schirm, dass es das überhaupt noch gibt. Ich wusste, dass es dieses Panel gibt, wo so ein Schattenriss von allen Senshi, auch die Autos. In Sailor V gibt's das. In Sailor V. Aber ich hatte die ganze Geschichte nicht mehr auf dem Schirm. Sehr lohnend, sehr lohnend. Also wenn du das bis nächstes Mal lesen möchtest, hast du noch viel Spaß. Ja. Okay, dann machen wir Schluss. Dann würde ich an dieser Stelle abschließen. Und es ist ein schönes, lohnendes Thema. Es wiederholt sich manchmal was, weil wir es schon hatten, aber wir haben so viele schöne Nebenfiguren. Das stimmt. Die sind echt schön. Ja, dann vielen Dank, Flora. Ja, vielen Dank. Sag noch, wo man dich findet. Man findet mich auf AO3, auf Tumblr und auf fanfiction.net. Überall unter dem Penname Flora One. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!